Erster, ich sah ein Buch in der rechten Hand von Gott. Es war auf beiden Seiten beschrieben. Sieben Siegel hielten es fest zu. Zweiter, ich sah einen starken Engel. Er fragte laut, wer ist gut genug für dieses Buch? Wer kann die Siegel aufmachen? Dritter, aber niemand im Himmel oder auf der Erde konnte das Buch öffnen. Niemand konnte hineinsehen. Vierter, ich weinte sehr viel. Niemand war gut genug für diese Aufgabe. Fünfter, ein Ältester sagte zu mir, weine nicht. Der Löwe aus dem Stamm Juda hat gewonnen. Er ist ein Nachkomme von David. Er wird das Buch und die sieben Siegel öffnen. Sechster, ich sah ein Lamm beim Thron stehen. Es stand bei den vier Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie getötet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister von Gott für die ganze Welt. Siebter, das Lamm ging zu Gott auf dem Thron. Es nahm das Buch aus seiner rechten Hand. Achter, die vier Wesen und die 24 Ältesten knieten vor dem Lamm nieder. Sie hatten Harfen und goldene Schalen mitgebeten. Neunter, sie sangen ein neues Lied, du bist gut genug für das Buch. Du bist gestorben. Mit deinem Blut hast du Menschen aus jedem Volk und jeder Sprache für Gott gekauft. Zehnter, du hast sie zu Königen und Priestern für Gott gemacht. Sie werden auf der Erde regieren. Elfter, ich sah und hörte viele Engel um den Thron. Es waren Millionen von Engeln. Zwölfter, sie riefen laut, das Lamm ist gut genug. Es ist gestorben. Es soll Macht, Reichtum, Weisheit und Kraft bekommen. Alle sollen es ehren und loben. Dreizehnter, alle Lebewesen im Himmel, auf der Erde und im Meer lobten Gott. Sie sagten, Ehre und Macht gehören Gott und dem Lamm für immer. Vierzehnter, die vier Wesen sagten, Amen. Die Ältesten knieten nieder und beteten Gott an.